also mit praktisch einem der angesagtesten überhaupt, den es im Moment gibt im Drum and Bass. Und wir wollen auch dieses Konzept, dass wir also wirklich Drum and Bass Größen, nicht unbedingt englische, aber einfach also Drum and Bass Größen einladen. Das werden wir auf alle Fälle auch weiterführen. Ronnie Size und Crust sind im September schon geplant. Ja, und das MTW wird also hiermit alle zwei Wochen Sonntagabends ein sehr, sehr interessanter Ort sein für einfach diese innovative Musik, über die wir heute Abend gesprochen haben. Samstags gibt es einen Clubabend von Mega Shira, ist das richtig? Ja, das sind also die Leute aus unserem Umfeld. Sag ich mal, Dolly Bastard aus dem Freebase ist da an seinem Platz und wir haben die Marshmallows noch dabei, Soul Patrol, Alex. Das ist jeden Samstag im Nachtleben in Frankfurt. Genau. Thorsten alias Blowpipe wollte auch noch... Ja, ich kann leider keine festen Dates abgeben, aber wir werden in Zusammenarbeit mit der Compilation, es gibt auch eine Tour, veranstalten. Die wird in den letzten drei Septemberwochen stattfinden. Ist noch eine Weile hin, aber kann man sich jetzt schon mal vormerken. Die geht durch deutsche Städte, Österreich und Schweiz. Panacea, wann sehen mit wir dich? Mit welchen DJs? Da haben wir einen DJ-Pool, wo du auch mit und drin dir. Bist. Und dir? Ja, logisch. Und alle. Oh Gott, das ist sehr, sehr incestuös hier. Der Ronin. Der Ronin. Okay, und ich habe hier noch einen... Ich wollte, kann man mich auch noch zu Wort bringen? Der Tour, alles klar, ich danke dir. Ja, wir haben auch eine Tour, dann, das ist allerdings dann erst wirklich erst im November. Haben aber jetzt eine Zeit lang ja keine Platte rausbringen können, weil wir das Label, das Presswerk gewechselt haben. Und es kommt jetzt demnächst in naher Zukunft unsere 13. Chrome, was eine limitierte Auflage von 1500 Stück haben wird, diese Platte. Dann kommt die 15. Das sind meine John Peel Sessions. 16, 17 und 18 und sind auch 19 schon kommen noch. Okay, also es kommen weitere auf jeden Fall. Unser nächstes großes Ding ist eben die Position Chrome, die 18. Chrome, unsere nächste LP. Okay, und ich habe hier noch ein paar aktuellere Dates in Sachen Drum and Bass und nicht nur Drum and Bass, Zion Train spielen morgen Abend im Kfz in Marburg, Jamaica London Connection, das. Ja. Dann gibt es heute Abend im Kesselhaus in Darmstadt 100 Grad mit MR Soul oder MR Soul Patrol. Bring All Your Records, Is Everybody a DJ? Freitag, 25.07. in der Galerie Fruchtig in Frankfurt. Drum and Bass und Jungle ebenfalls am Freitag, den 25. im Klapperkahn in Frankfurt-Sachsenhausen. Drum and Bass in einem bekannten Keller in Frankfurt. Bringt Ohrschützer mit. Hauptsache mal gedisst, oder was? DJ Die, Local Support und so weiter. Das Ganze in Frankfurt-Bockenheim, im hinteren Bockenheim, in einem Keller. Herrenwahltan, Regensburg, Sunflower Festival, Rob Playford und Dom, DJ Crust und viele, viele andere mehr steht hier drauf. Grandmaster Flash steht da auch, komischerweise. Mega Shira auch, ihr seid da auch. Aber wir sind nicht da. Ihr seid nicht da, dann würde ich fast wetten, dass Grandmaster Flash möglicherweise auch nicht da ist. Jedenfalls. Meine These ist, dass ein Flyer, wo steht, eine Party mit vielen DJs zum Beispiel. Gut, okay, also Vorsicht dabei. Darmstadt, 31.07. 100 Grad mit Dolly Bastard im Kesselhaus und so weiter. Das führt weit in die Zukunft. Vielleicht sollte man sich vormerken, jeden ersten Freitag im Monat Club Technik im MS Connection mit den DJs Tobi, Jonathan oder Jonathan. Jonathan? Hm? Und Jan Sirup und so weiter. Jeden ersten Freitag im Club Technik MS Connection Mannheim. Und ebenfalls Mannheim MS Connection, 23. August, Groove Rider mit Cleveland Watkiss als MC. Und die sind vorher hier im HR3 Club Night Studio, wo wir gleich rübergehen werden. Also am 23. August Groove Rider mit Cleveland Watkiss, HR3 Club Night. Und wir gehen gleich rüber, legen dort auf. Vorher aber noch die Frage, ganz kurze Antwort, hört ihr noch Rockmusik? Nö. Nee. Klassik. Nö, gut, Ratlosigkeit. Rockmusik war jedenfalls ein Schwerpunkt beim Schulband. Letzte Woche vom Hessischen Rundfunk veranstaltet, und zwar hier im Sendesaal des Hessischen Rundfunks fand das Ganze statt. Es war der zweite Wettbewerb dieser Art. 1000 Zuschauer waren da, einer davon war Carsten Kähler und hier ist sein Bericht. HR1, Radio Unfrisiert. Unfrisiert. Hier jetzt. Und wir sind umgezogen ins Club Night Studio und neben mir steht schon Steve von Gyration, danach kommt Jan von Megashira, Panacea wird auflegen und Thorsten von Don Q alias Blowpipe und los geht's mit Steve. Steve, was haben wir zu erwarten? Ja, erstmal eine sehr, sehr interessante alte Nummer, 1993, meine alten Roots. Und dann geht's einfach weiter mit Piper und dann ein paar Gyrations und dann ist auch schon Change. Ab geht's. Piper. Generation posse inside generation. Position crew inside this one represented to the fullest HU side. Watch out, MC rolling on AMRC. The place to be wherever you want me to be. They're roaming, please just don't in their mind. Don't know what I'm talking about, my rhyme. Throw a dime in the air, have no fear, cause if it hits for sure, play one more, I'll be in for eternity on the MIC, in the place to be, wherever you want me to be, cause my technology is more than a science, a mind versus alliance, going out for the MC killers where my mind ends. 100 friends is what I have, now watch you throw up dimes on the amp, well I'll be cool with you, if you be cool with me. I think before I speak, what results on a scene for me, but don't be a mind deep in your system. Creep through your ears, surround your brain, and then hate within, and spin your thoughts around my finger, in which I hold my pen, and in your independence, you can see as I need you, I do what I do when I come through. Watch out! My system's strong, gonna make your head not to spit, and I wanna do. Gotta have no say, no mic, got me trippin', not trippin', yeah. This one. last destination for the stick inside. Watch out for the massive bass drop inside your head. For your eardrum, make them all please them at the same time. Go like this. Now I begin and now, no doubt. I be rapping, no half stepping. When I quit, mic checking. Coming on strong like napalm, built like Conan. Yes, it's me, I'm back. The Ronin, keeping your head spin like a kingpin. When I bring in the battle sound around, ding ding a ling dong. Let me sing a song, yes, I'm not wrong. Let me hit the wrong, I play your skills like ping pong. I'm in it, even winning, never lose. Tunes the ring in the blues, I'll be rolling kinda smooth. Nakabuki makes the beats in the back. Never like one E on the set. M21 media coming correct. Bases on the flip, make it hip hop. Never booty bop, drop the top, making heads on this one. Bases on the flip, making hip and hop. Never booty bop, drop the top, make a motherfucking heads up. Yes, as we make the record spin, DJ Kabuki precision inside this one. Represents to the fullest in A2 style. The A2 style got me tripping. I execute your lines with the lyrics, I'll be flipping the rolling inside. Massive appreciation going out for the A2 massive. Position, Makai, Mono Zendai, Mega Shiva. Side this one, this one. Watch out for this one, dub plate selection. One and only wizard on the one and two, DJ Kabuki precision inside. Never weak the whack, one on the set. DJ Kabuki ripping in the park, ripping souls about solo faster. Spread the wickedest sound around, Kabuki on the one and two. Nice Kabuki on the one and two, not doing what he do. Never do it too unless you wanna dance, not this one. Watch out, MC, Ronin and Kabuki. Ribbon it, 1, 2, 3. Got 9 lives off an MC. Nights, Ronin and Kabuki in the place to be. Watch out! With the acid test selection, double plate selection inside this one. H2 massive represented to the fullest. Wow. definitely break your neck when you're on a set, Kabuki. What are these ones massive? Inside this one, we got the code breaker, Ono Zender for your eardrum, make them numb. Please them at the same time, we're like Robin doing crime to your mind. Watch out, roughneck when you're on the set, Kabuki. Not a hand on state of mind, got me tripping. I execute your lines with them lyrics, I'll be flipping, they're roaming. Ono Zendai, Code Breaker. Oh yeah. Size to the tweeters, Code Breaker, Ono Zendai, HU style. Some kind of satisfaction, but I keep burning my eyes. Steps on them to make me cry, no time to die. Locked into my torture chamber, yes, and I want it, and I need it, I guess. Cause I can't stop this mess, come on. Breathe me, feed me with this hazardous cargo. Tons of weight, keep on suppressing me, so I contemplate. It's too late to get me out of this, I'm trapped by my second ego. Now illegal in the sky, words keep up my lot of existence. Gotta build up resistance to my brain, messing the real bailout, bailout. Gotta get the hell out of this, ego catch my fist. When I'm laid back, stressed out, it's over. Don't down the white cliffs of don't bloody endings here. And I got no fear, and burns one, no pain, no gain. Stand tall, gotta face my aim. Who's gonna take the blame, him or me, myself and I? Yes, you're right, my ego falls apart like venom. The dark side takes command, but I grab my life and stand my fucking man. The Ronin. reach our last destination for the DJ Kabuki, representing to the fullest ATU style. Now we hit you with the depths of the humming when we're coming, huh? Hypnotize, reach out! Yes, last destination for the DJ Kabuki. Watch out for the next one inside. Panacea for your eardrum. Trainiere ihn mir für die Spiele. Lass ihn meine weite Hoffnung. Lass ihn meine weite Hoffnung. Dann eliminiere ihn einfach. Eliminiere ihn einfach. Eliminiere ihn einfach. Eliminiere ihn einfach. Ende der Kommunikation. Panacea is dropping ill beats on your head. Widersetzt man sich mir, mache ich kurzen Prozess. Widersetzt man sich mir, mache ich kurzen Prozess. I guess you're gonna play hardcore. Panacea. I guess you're gonna play hardcore. Oh, that's so good, so hard. Oh, that's so good, so hard. Oh, that's so good, so hard. Panacea. Break your necks on the set. Panacea. Widersetzt man sich mir, mach ich kurzen Prozess. Widersetzt man sich mir, mach ich kurzen Prozess. Yeah. you, making it rough, making it smooth. But there's the other one at home. Gotta give your heart calls, so step on the dance floor. Yeah. It's so hard, it's so hard. Where you get it from? Let's see it. Where you get it from? Shit. opinion ropes go no panacea, panacea. Rolling with the panacea on my side. You can run but you can't hide. Total devastation, domination. Widersetzt man sich mir, mache ich großen Prozess. Ende der Kommunikation. Ende der Kommunikation. Dropping signs all day when I spray my words around your head. I get you crazy in a day. I bet, I bet, I bet. Watch. Mix one coming up. Warpipe.q. representing Hamburg to the fullest. What's up for the next one? Blowpipe. See ya.